Gestern Abend im Quartiere kriegt der Karl ein Bettchen klein und er ruft so recht entrüstet, ei, da passt ich gar nicht rein. Der Spieß, der ist sehr strenge und der schleift und das ist krass. Doch die Sache mit den Kindern hat auch ihm viel Spaß gemacht. Am Morgen dann beim Frühsport kommt so mancher hinten rein, wer am Abend bei den Mädchen wollte, steht der Erste sein. Nun wollen wir auch mal sehen, dass wir ein plattdeutsches Lied zusammen singen können. Kennt ihr all das Lied von Bulala? Reiten, reiten, reiten in Maschinen.